Ihr Männer bleiben lebenslang stets kleine Knaben, noch mit weißen Haaren wollen alles wir haben. Es hat einer ein Madel, das lieb, gut und treu und fleißig und sauber ist auch noch dabei. Doch plötzlich lacht lockend der andere ihn an und schon spielt er zärtlich verliebt den Galan. Er ist ganz vernarrt in das Nixnutzgeding. Die Lieb von seinmal, die schätzt er gering. Und warnt sie, dann nimmt er die andere aus Trutz. Ich sag's ja, wir Männer sind alle nix nutz. Ich sag's ja, wir Männer sind alle nix nutz. Die Weiber hingegen sind Engel, sagen sie, doch ich find, das Heiraten ist eine Lotterie. Vorher ist sie sanft, sagt nur ja, sonst kein Wort. Im Ehestand dann käbet's den ganzen Tag fort. Sie haust in sein Haus, nix darf reden der Mann. Ja, es kommt noch die Zeit, da zieht's die Hosen gar an. Schneid ab sich die Haar, raucht Zigarren im Kaffee. Doch bis so weit kommt, schreibt schon das Jahr Schnee. Kleine Kinder wollen's keine. Wichtig ist nur ihr Putz. Ich sag's ja, die Weiber sind alle nix nutz. Ich sag's ja, die Weiber sind alle nix nutz. Sind irgendwo, irgendwann Menschen beisammen, weiß jeder ein anderes, unfehlbares Programm zu bessern, die schlechte, verdorbene Welt, wo jeder gewissenlos rafft Gut und Geld. Sie reden von Nächstenlieb, Güte und Treu und schimpfen auf anderen, die grad nicht dabei. Die Reich sind doch geizig gegen Arme in Not, doch selbst geben's kein Bettler das kleinste Stück Brot. Es denkt jeder an sich nur, tut keinem was Gutes. Ich sag's ja, die Menschen sind alle nix nutz. Ich sag's ja, die Menschen sind alle nix nutz.